Hier ist Radio DARC, die Stimme des Deutschen Amateurradioclubs e.V. Sie hören unsere wöchentlichen Sendungen über Kurzwelle, auf UKW, auf DAB+, sowie per Webstream und als Podcast. Auf Kurzwelle empfangen Sie uns immer sonntags um 11 Uhr Lokalzeit auf 9670 kHz aus Wooferton, England, sowie auf 6070 kHz. Wiederholungen gibt es täglich um 20 Uhr Lokalzeit auf 3955 kHz. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa und dem Nahen Osten gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang mit S9++. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie recht herzlich zu Ausgabe Nummer 524 von Radio DARC, dem spannenden Technikmagazin für Funkamateure und Technikfans. Ich bin Cody Farrin und werde Sie durch die kommende Sendestunde führen. Vor genau 55 Jahren wurde der erste volltransistorisierte Farbfernseher vorgestellt. Ja, man glaubt es kaum, aber davor waren ausschließlich Röhren angesagt. Wir präsentieren Ihnen diesen Meilenstein der Technik heute mal genauer und die Geschichte des Berliner Fernsehturms gleich mit dazu. Wählen Sie My Guy und das kommt nun zum Start von Mary Wells. Aus dem DARC. Wissen, was los ist im Verein. Heute mit diesen Themen. Teilnehmerzahlen am Amateurfunkdienst zeigen klar nach oben. Chinesisches Überhorizontradar stört im 40-Meter-Band. 120 Starlink-Satelliten abgestürzt und neues Amateurfunk-Barcamp geplant. Am Mikrofon Conny Farin. Die Teilnehmerzahlen im Amateurfunkdienst zeigen einen klaren Trend, und zwar nach oben. Auf ihrer Webseite hat die Bundesnetzagentur die jährliche Statistik über die Teilnehmerzahlen am Amateurfunkdienst veröffentlicht. Nach Jahren des Rückgangs lässt sich nun eine deutliche Wende erkennen. Zum 31. Dezember 2024 gibt es in Deutschland 61.315 personengebundene Amateurfunkzulassungen, 579 mehr als im Vorjahr. Von den Zulassungen insgesamt entfallen rund 85% auf die höchste Klasse A, also 52.115 Lizenzen. Weiter gibt es 8.858 Zulassungen der Klasse E und 342 auf die neu eingeführte Klasse N. Hinzu kommen weitere Rufzeichenzuteilungen. Aktuell gibt es 2.862 Clubstationsrufzeichen, 1.432 für Relais und Baken, 18 Sonderzuteilungen sowie 4.854 Ausbildungsrufzeichen. Insgesamt sind also 70.481 Rufzeichen vergeben. Ein noch deutlicherer Anstieg ist bei den Teilnehmerzahlen an den Amateurfunkprüfungen zu verzeichnen. Während im Jahr 2023 insgesamt 1.578 Prüfungsteilnehmer registriert wurden, waren es 2024 bereits 2.291, ein massiver Zuwachs von 45%. Besonders die neu eingeführte Klasse N trug zur Steigerung bei. Insgesamt erhielten 2010 Teilnehmer ein Amateurfunkzeugnis gegenüber 1.381 im Vorjahr. Ein kräftiger Anstieg ebenfalls von 14% an mehr ausgestellten Zeugnissen. Der Amateurfunk wird wieder beliebter. Die PDF-Datei mit der kompletten Statistik finden Sie auf der Webseite der Bundesnetzagentur. Am 6. Februar tauchte in den Abendstunden im 40-Meter-Amateurfunkband ein neues Radar auf. Vermutlich aus China. Dieses mit 10 Sweeps pro Sekunde über einen extrem weiten Teil des Bandes sendende Überhorizontradar, kurz OTHR, führt zu einer starken Beeinträchtigung des Funkbetriebs. Zuerst wurde nur ein Block von 7028 bis 7188 kHz festgestellt, später zwei Blöcke von 6980 bis 7120 kHz. Wer nicht über ein breitbandiges SDR-Wasserfall-Display verfügt, könnte dieses für eine lokale Störung halten. Immer wieder gibt es, wie in diesem Fall, Bandeindringlinge, die widerrechtlich die exklusiven Amateurfunkbänder mit Störungen überziehen. Das DARC-Referat Intruder Monitoring meldet diese Fälle der zuständigen Bundesnetzagentur, die ein formelles Beschwerdeverfahren einleitet. Im Januar sind mehr als 120 von Elon Musks Starlink-Satelliten in die Erdatmosphäre eingetreten und in Form von spektakulären Feuerbällen verglüht. Jonathan McDowell, Astronom am Harvard Center for Astrophysics, der Satelliten beobachtet, sagt, dass es jetzt jeden Tag etwa 4 bis 5 Starlink-Satelliten sind. Das ist so viel wie noch nie. Spaceweather.com spricht von einem unkontrollierten Mega-Experiment in Sachen Atmosphärenchemie. Starlink ist ein Netzwerk aus Satelliten, die von SpaceX entwickelt wurden, um an abgelegenen Orten günstiges Internet zu ermöglichen. Im Januar 2024 waren es fast 7000. Alle 5 Jahre soll die Technik verbessert werden. Folge: Weitere Satelliten werden hochgeschossen, die alten lässt man verglühen. Deorbiting lautet der Fachbegriff dazu. Über 500 der 4700 Satelliten der ersten Generation müssen aktuell ersetzt werden. Die Feuerbälle, die dabei entstehen, wenn sie in die Atmosphäre zurückkehren, sind zwar schön, aber auch eine Sorge, weil sie die Atmosphäre verschmutzen. Durch den Zerfall der Satelliten gelangen Metalldämpfe in die Atmosphäre. Eine Studie aus dem Jahr 2023 ergab, dass 10% der in 20.000 Metern über Alaska gesammelten Aerosole, Aluminium und andere Metalle aus dem Absturz der Satelliten enthielten. Jeder Generation 1 Starlink-Satellit erzeugt bei seinem Wiedereintritt in die Erdatmosphäre etwa 30 Kilogramm Aluminiumoxid. Das trägt zum Abbau der Ozonschicht bei. Der jüngste Anstieg macht die Verschmutzung noch schlimmer. Das ist besorgniserregend und äußerst fragwürdig. Die Ham Radio Amateurfunk-Fachmesse liegt zwar noch einige Monate vor uns, Aber bereits jetzt wird ein neuer Höhepunkt der Veranstaltung geplant, ein Amateurfunk-Barcamp. Es handelt sich dabei um eine interessante Weiterbildungsveranstaltung, die Wünsche erfüllt mit Hilfe der Schwarmintelligenz der Anwesenden. Wer auf ein Thema neugierig ist, kann es selbst auf die Tagesordnung bringen und sich darüber informieren lassen. Letztes Jahr hat das prima funktioniert. Es gab intensiven, spannenden Austausch. So wünschten sich bei der Feedback-Runde alle Anwesenden ausnahmslos, dass es auch 2025 wieder ein AFU-Barcamp auf der Ham Radio gibt. Das wird nun Wirklichkeit werden. Die Organisatoren vom Deutschen Amateurradioclub haben ihre Arbeit aufgenommen. Das Ham Radio Barcamp wird stattfinden am Sonntag, dem 29. Juni, in der Zeit von 10 Uhr bis 13 Uhr. Es ist genug Puffer eingeplant, um mit dem Messebus den 14:03 Uhr Zug ab Friedrichshafen Stadtbahnhof bequem zu erreichen. Wer genauer wissen will, wie so ein AFU-Barcamp funktioniert, kann sich über die Webseite informieren oder macht bei den Online-AFU-Barcamps mit, die am 18. Februar und 6. Mai auf der DARC-Online-Plattform angeboten werden im Rahmen der Treff-Technik-Reihe. Das waren unsere heutigen Meldungen aus der Funkwelt. Weiter geht es mit einem Großmeister des französischen Chansons, Salvatore Adamo. Ein heute etwas vergessenes Musikgenre, aber deshalb nicht weniger hörenswert. Tombe la neige singt er nun für uns zu Deutsch, der Schnee fällt. Ja, und das tut er auch. Zumindest in der Redaktion in München ist vor dem Fenster alles weiß momentan. Tombe la neige, die ne viendra pas ce soir. Tombe la neige. Et mon cœur s'habille de noir. Ce soyeux cortège, tout en larmes blanches, l'oiseau sur la branche pleure le sortilège. Tu ne viendras pas ce soir. Me crie mon désespoir. Le froid et l'absence, cet odieux silence, blanche solitude, tu ne viendras pas ce soir, me crie mon désespoir. News. Alles, was Funkamateure und Kurzwellenhörer interessiert. Vor 55 Jahren erschien der erste volltransistorisierte Farbfernseher. Also abgesehen von der Bildröhre natürlich, die blieb uns ja bis zur Jahrtausendwende erhalten. Aber insgesamt waren Fernseher viele Jahre noch Röhrengräber. Vor Farbfernsehern wurde deswegen auch immer gewarnt, die nicht anzulassen, wenn man aus dem Zimmer geht und nicht in Schrankwände einzubauen, weil es da schon oft Brände gegeben hatte, weil in so einen Farbfernseher locker 400 Watt und mehr reingingen. Und das auch unabhängig von der Bildschirmgröße, selbst wenn man ein kleineres Gerät hatte, hat das immer noch genauso viel Strom gefressen und weil es ja kleiner war, war es dann noch gefährlicher. Die ersten Farbfernseher waren enorm ineffiziente Konstruktionen. Man musste hier die Hochspannung stabilisieren, bei den Schwarz-Weiß-Geräten waren das 16 kV. Wenn die Hochspannung geschwankt hat, dann hat natürlich das ganze Bild geschwankt. Bei sinkender Hochspannung wurde das Bild größer, weil sich dann der Elektronenstrahl leichter ablenken ließ. Das war dann zwar lästig, aber kein riesiges Problem. Dasselbe bei einem Farbfernseher war komplizierter, weil dann die ganze Konvergenz durcheinander geraten ist. Also musste man beim Farbfernsehen die Hochspannung stabilisieren. Die war dann auch höher, 27 kV statt 16 kV. Da wurde das Ganze dann auch in Bezug auf Röntgenstrahlung kritischer. Deswegen hat man ja verbleitetes Glas verwendet für die Bildröhren und sollte auch nicht so nah dran sitzen. Und um diese Hochspannung zu regeln, hat man in den ersten Jahren sogenannte Ballasttrioden verwendet. Das waren also ziemlich große Leistungsröhren, die an diesen 27 kV parallel geschaltet wurden und praktisch diese Spannung belastet haben, um sie dadurch zu stabilisieren, was natürlich ein enormer Energieverbrauch war und auch wieder Ärger mit der Röntgenstrahlung verursacht hat. Weil die Ballasttriode hat dann auch Röntgenstrahlung fabriziert, logischerweise bei 27 kV. Es gab aber ein Land, das sich entschieden hat, dass der erste Farbfernseher, den sie überhaupt herstellen, überhaupt keine Röhren mehr enthalten soll. Welches Land war das? USA? Russland? Südkorea? Japan? Das war die DDR. Das will man gar nicht glauben, aber die DDR-Technik war oft ihrer Zeit voraus. Weil die Ressourcen begrenzt waren, hat man dort halt sehr viel Energie in die Entwicklung gesteckt und sich Sachen ausgedacht, wo sich andere gar nicht die Mühen gemacht haben. Das war übrigens schon in den 30er Jahren in Europa auch nicht anders. Europäische Radios haben weniger Röhren verwendet als amerikanische, weil in Amerika die Röhren ziemlich billig waren. Und dann bekam eben jede Verstärkerstufe eine eigene Röhre. Und in Europa hat man versucht, mit Reflexempfängern und ähnlichen Konstruktionen die Verstärkerstufen mehrfach zu verwenden, einmal für die Hochfrequenz und dann für die Niederfrequenz, und so Röhren zu sparen. Hatte natürlich dann auch den Vorteil, dass das Gerät weniger Strom gebraucht hat, was besonders bei den Batteriegeräten gut war. In der DDR war es natürlich eine Prestigefrage. Damals gab es noch keine Fernseher mit Transistoren. Und da dachte man dann, wenn wir das schon machen, dann wollen wir gleich was Besonderes machen. Eigentlich ein sehr hoher Anspruch, zumal das Ganze auch noch eine bestimmte Deadline hatte. Das ist aber tatsächlich gelungen. In der DDR sollte das natürlich auch einen Propagandaeffekt haben. Das Gerät hatte zum 20. Jubiläum der Gründung der DDR fertig zu sein. Das hieß deswegen auch Color 20. Dass da mancher vielleicht auch an die Volksempfänger gedacht hat, die ja auch nach bestimmten Daten benannt worden sind, nämlich nach dem Tag der Machtergreifung Hitlers. Daran hat man wahrscheinlich damals nicht gedacht. Aber genauso wie der Berliner Fernsehturm sollte dieser Farbfernseher zur Einführung des Farbfernsehens in der DDR und zum 20. Geburtstag der Republik fertig sein. Und das hat tatsächlich geklappt, obwohl das eine ziemlich schwierige Aufgabe war, denn wie gesagt, eine Röhre musste in dem Gerät ja noch sein, nämlich die Bildröhre, und das war nun gerade ein problematisches Exemplar. Da wollte man ja nicht teure Westimporte machen, sondern natürlich musste eine Bildröhre aus Russland rein, aus dem Bruderstaat, und die war als problematisch bekannt, die hatte ständig Hochspannungsüberschläge. Und man ahnt es, ausgerechnet eine Transistorschaltung und Hochspannungsüberschläge ist keine gute Kombination. Die Röhren haben das noch eher verkraftet, aber die Transistoren, die waren dann sofort hin. Also musste man auch noch jede Menge Überspannungsableiter in das Gerät einbauen und trotzdem fielen dann oft die Bildröhren nach einigen Jahren schon aus. Aber der Erfolg war groß, das Gerät hat dann weniger Strom verbraucht als Schwarz-Weiß-Geräte jener Tage, die alle noch mit Röhren liefen. Im Oktober 1969 lief dann pünktlich zum 20-jährigen Jubiläum der Republik der Color 20 im Fernsehwerk Stassfurt vom Band. Eine Sache hatte er mit den Westfernsehern gemeinsam, Farbfernseher waren damals praktisch unbezahlbar. Das Gerät hat fast 4000 Mark gekostet, das war aber auch Absicht. Über solche hochpreisigen Luxusartikel hat die DDR den Alltagsbedarf finanziert, wie zum Beispiel Brot oder Mieten. Und dadurch fiel natürlich auch nicht so auf, dass die Menge an Fernsehern begrenzt war. Also selbst wer das Geld aufbringen konnte, kam nicht unbedingt zu einem Color 20. Aber immerhin, es war ein erstaunlicher technischer Klimmzug. Und das mit geringeren Mitteln. Es gibt dazu auch eine schöne Dokumentation auf YouTube mit dem Titel 50 Jahre Farbfernseher aus Stassfurt. Warum 50 Jahre? Wir haben doch gerade gesagt, das Gerät ist vor 55 Jahren herausgekommen. Naja, das YouTube-Video ist halt auch schon 5 Jahre alt. Und der darin gezeigte Film ist natürlich noch älter. Das ist eine MDR-Dokumentation. Aber das lohnt sich anzuschauen, auch und gerade für Wessis. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta. D-A-R-C Radio, your favorite station. Kurzwellenpanorama. Interessantes für DXer und Kurzwellenhörer. Was ist eigentlich das höchste Bauwerk Deutschlands? Ja, der Berliner Fernsehturm mit mittlerweile 368 Metern. Er wurde 1969 eröffnet und ist heute ein Berliner Wahrzeichen. Seine Entstehungsgeschichte war ziemlich turbulent. Die DDR-Regierung hatte seinerzeit nämlich ein Problem. Der Radio- und Fernsehempfang in Berlin war zwar eigentlich recht gut, der Empfang der Westprogramme, das wollte man ja gar nicht. Die eigenen Programme, die DDR-Programme, die gingen in Berlin dagegen nicht so gut rein. Das war natürlich peinlich, deswegen wollte man für Ost-Berlin einen Fernsehturm. In West-Berlin gab es ja den Funkturm, damit in der Hauptstadt der DDR nicht bloß RIAS gehört wurde. In Deutschland setzt man Rundfunksender ja eigentlich eher auf hohe Berge, anders als zum Beispiel in den USA. Hat natürlich auch damit zu tun, ob solche Berge zur Verfügung stehen. So ein typisches Beispiel ist der Fernsehturm Stuttgart, das ja auch der erste Fernsehturm dieser Art war. Wenn man den ins Stadtzentrum in den Kessel gebaut hätte, wäre das funktechnisch Blödsinn gewesen. Deswegen steht der außerhalb, genauso der Dresdner Fernsehturm. Der steht auch auf einer Anhöhe und eben nicht unten im Tal. So konnte man auch mit relativ wenigen Sendern eine flächendeckende Versorgung herstellen. In der Telekommunikation ist das ja nicht so einfach. Da hat man mit Satelliten oder einem Relais auf Bergen oft wenig Freude, weil der Einzugsbereich fürchterlich groß ist und das Relais dann ständig überlastet. Aber wenn es um Rundfunk geht, funktioniert das eigentlich gut. Deswegen wollte man den Berliner Fernsehturm in die Müggelberge bauen. Das war Funktechnik der optimale Standort. 1954 wurde der Bau genehmigt, aber 1956 schon wieder eingestellt. Warum? Naja, der Turm war nur 8 Kilometer vom Flughafen Schönefeld entfernt und mit 130 Meter Höhe wäre das ein echtes Problem gewesen. Der wäre genau in der Einflugschneise gelegen. Deswegen hat man nach 30 Metern das Ganze eingestellt und dieser Stumpf von 30 Metern, da wurde dann eine Abhöranlage des Ministeriums für Staatssicherheit eingebaut. Er war also nicht ganz nutzlos, aber statt einer Sendeanlage wurde dann eine Empfangsanlage daraus und das Rundfunk- und Fernsehproblem blieb ungelöst. Natürlich wollte man damals auch Fernmeldetürme haben zur Richtfunkversorgung. Was man heute mit Glasfaser macht, hat man ja in den 60er Jahren mit Richtfunk gemacht. Telefonferngespräche und Fernsehübertragungen wurden mit Richtfunk von einem Fernmeldeturm zum nächsten geschickt. Deshalb hat man sich gesagt, okay, dann machen wir doch einen zentral gelegenen Funkturm, weil wir brauchen ihn ja auch für die Telekommunikation. Der wurde dann höher geplant mit 360 Metern. Es fehlte ja nun die exponierte Berglage des ursprünglichen Projekts. Man plante ab 1957 in Friedrichshain und wollte 1964 fertig sein. Doch dann baute man etwas anderes, nämlich die Mauer 1961, und dann ging dem Projekt das Geld aus. 1962 wurde es eingestellt. Und der Radio- und Fernsehempfang in Ost-Berlin blieb weiterhin schlecht. Erst als man sich entschloss, dass das Ganze nicht nur für Rundfunk, Fernsehen und Telekommunikation gut sein sollte, sondern auch noch ein Publikumsmagnet werden sollte, kam wieder Bewegung in die Sache. Auf dem Gelände des abgerissenen Stadtschlosses wollte man ja ein zentrales Hochhaus bauen, auch als städtebauliches Monument. Und nun sagte man sich, dann bauen wir halt einen Fernsehturm. Der Vorteil war, da konnten die hierfür vorgesehenen Finanzmittel nun zum Bau des Fernsehturms verwendet werden. Doch dann kam es nochmal anders. Am 14. Juli 1964 hat Walter Ulbricht, der Staatspräsident der DDR, kurzerhand entschieden, dass der Turm nicht in Friedrichshain gebaut wird, sondern am Bahnhof Alexanderplatz. »Nu, Genossen, da sieht man's genau, da gehört er hin.« Ja, Order der Mufti. Das galt, obwohl es für diese Gegend überhaupt keine Baugenehmigung gab. Und tatsächlich lag das ja mitten in der Altstadt. Und natürlich gab es wieder Probleme mit einer Einflugschneise. Das lag diesmal in der Einflugschneise des Flughafens Tegel und die westlichen Alliierten protestierten. Aber das war Ulbricht egal. Ab dem 10. März 1965 wurde das geplante Baugelände, sprich die Berliner Altstadt, mittels Abriss und Sprengung platt gemacht. Erneut geriet das Ganze finanziell aus dem Gleichgewicht und wurde beinahe erneut eingestellt. Und es gab auch keine offizielle Baugenehmigung, das Ganze war eigentlich ein Schwarzbau. Aber heute ist der Turm da, wie ging es also weiter? Dazu gleich mehr. Manchmal wünsch ich mir mein Schaukelpferd zurück. Manchmal bin ich ohne Rast und Ruhe. Manchmal schließ ich alle Türen. manchmal bin ich schon am Morgen müd. Und dann such ich Trost in einem Lied. Ja, mittlerweile war der Fernsehturm zu solch einem Prestigeprojekt geworden, dass es einfach sein musste, dass die Kosten jetzt keine Rolle mehr spielten. Und ab dem 4. August 1965 wurde gebaut. Am 4. Oktober 1966 waren die ersten 100 Meter errichtet und am 1. Juni 1967 der Turmschaft fertig gebaut. Die Kugel, das war eine neue Technik, die hatte man schon am Boden vormontiert. Die wurde nun segmentweise auf den Turm montiert. Die Spitze und die Antennen folgten bis Ende Oktober. Bis zum geplanten Eröffnungstag war der Innenausbau dann fertiggestellt, obwohl man Anfang 1969 einen Wassereinbruch hatte. Die Kosten waren nun mehr als viermal so hoch wie ursprünglich geplant. Einerseits hatte man angefangen beim Beton teure Baumaterialien aus dem Westen besorgen müssen und andererseits wollte man um jeden Preis den Zeitplan einhalten. Denn das Ganze war längst ein Politikum, der Turm sollte zum 20-jährigen Jubiläum der Republik fertig sein. Das war gleichzeitig als Beginn des Farbfernsehens gedacht. Deshalb hatte der Fernsehempfang in Ostberlin ordentlich zu funktionieren. Und dazu hatte man ja auch den ersten Farbfernseher der DDR fertiggestellt, den Color 20, der auch deswegen so hieß, weil das Ganze eben zum 20-jährigen Jubiläum der Republik fertig zu sein hatte. Da war nicht dran zu rütteln, das musste sein. Und am Ende hat man das Ganze auch tatsächlich hinbekommen. Bei der Eröffnung war der Berliner Fernsehturm mit nun 365 Metern der zweithöchste Fernsehturm der Welt, lediglich übertroffen vom 537 Meter hohen Fernsehturm Ostankino in Moskau, und er war damals das dritthöchste freistehende Bauwerk überhaupt. Nur das Empire State Building in New York war mit 443 Metern noch höher. Heute ist er übrigens wegen einer anderen Antenne an der Spitze noch 3 Meter höher, mit 368 Metern. Farbfernsehen war der DDR wichtig, ansonsten war es ja im Osten weniger bunt als im Westen der Republik. Das hat man sogar nach dem Mauerfall noch gemerkt. Ich bin damals ja das erste Mal nach Berlin gefahren und als nichtsahnender Wessi bin ich mit dem Zug einfach bis Friedrichsstraße gefahren, was ein Berliner kaum gemacht hätte. Man war ja gewohnt, dass Friedrichstraße ein ganz unangenehmer Grenzübergang gewesen war in DDR-Zeiten. Und wie ich da so im Zug sitze, habe ich auf einmal gedacht, jetzt hat einer die Farbe abgedreht. Auf einen Schlag wurde die Stadt schwarz-weiß. Also es ist verständlich, dass man das wenigstens dann im Fernsehen ausgleichen wollte. Und nachdem der Westen bei der Einführung des Farbfernsehens schneller gewesen war, das war schon 1967 passiert, wollte man wenigstens 1969 nun loslegen. Das zweite Fernsehprogramm der DDR, DFF2, wurde mit der offiziellen Eröffnung des Fernsehturms am 3. Oktober 1969 gestartet, und zwar von vornherein in Farbe, und zwar in Seekamm. Ja, man hatte nicht das westdeutsche PAL-System hergenommen, sondern das französische Seekamm-System, damit die Bevölkerung, wenn sie schon Westprogramme sah, die dann wenigstens nur in Schwarz-Weiß sehen konnte. Man hoffte, dass dann halt die Ostprogramme mehr gesehen werden. Ab dem 7. Oktober 1969 war der Turm dann auch für die Öffentlichkeit zugänglich. Der Dresdner Fernsehturm, der eigentlich zuerst fertig gewesen war, schon im Sommer 1969, wurde dagegen erstmal nicht eröffnet, damit der Berliner Fernsehturm mehr Aufmerksamkeit bekam. 1970 folgten dann 5 UKW-Programme und das erste Fernsehprogramm der DDR vom Berliner Fernsehturm aus. Und seit 1979 steht er unter Denkmalschutz, was dann auch nach dem Mauerfall erhalten blieb. Inzwischen ist die Technik komplett erneuert, ebenso die Innenausstattung, denn dort war er genauso wie im Palast der Republik seinerzeit Spritzasbest verwendet worden. Und gleich widmen wir uns noch etwas der verwendeten Technik. DARC Radio, your favorite station. Ja, der Berliner Fernsehturm ist einzigartig. Diese Konstruktion hat es vorher nicht gegeben und es wurde auch nachher kein solcher Turm mehr gebaut. Der Turmkorb besteht aus einer Kugel von 32 Metern Durchmesser. Der Mittelpunkt ist auf etwa 214 Meter Höhe. Die Außenhaut des siebengeschossigen Baukörpers ist aus trapezförmigen Flächen zusammengesetzt. die 15 cm über die Grundfläche hinausragen und silbrig-graue Pyramiden bilden. Dadurch hat die Kugel eine diamantenähnliche Struktur. Das verhindert Luftverwirbelungen und senkt den Windwiderstand. Allerdings reflektiert die Kugel das Sonnenlicht so, dass darunter öfters ein Kreuz zu sehen ist. Das hat dann öfters zu Gespött geführt. Die DDR war ja auf die Kirche nicht so gut zu sprechen. Nun hatte sich angeblich die Kirche gerecht. Nur in den Besucherebenen gibt es Fenster, in den übrigen Geschossen gibt es nur kleine Bullaugen. Um die Gefahr herabstürzender Schnee- und Eisteile gering zu halten, sind im oberen Drittel der Kugel verschiedene Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt, wie Schneefanggitter. Zwischen der 6. und 7. Etage auf 220 Meter Höhe kann in einer begehbaren Abflussrinne der Niederschlag abfließen und einige Bereiche der Außenhaut sind verstärkt als Schutz vor Eisschlag. In der untersten Etage auf 200 Meter Höhe ist die Klimaanlage, die Sendetechnik und Restaurant kühlt. Darüber ist auf 204 Metern die Aussichtsplattform mit nach außen geneigten Fenstern und einem Durchmesser von 24 Metern, die für 120 Personen zugelassen ist. Auf der dritten Ebene mit einem Durchmesser von 29 Metern befindet sich auf 208 Metern das Restaurant, das hieß früher mal Telecafé und heute Sphere. Dort können 200 Gäste an 40 Tischen Platz nehmen. Der innere Teil dieses Stockwerks bildet einen feststehenden Flur und der äußere Teil ist ein drehbarer, auf 120 Rollen gelagerter Ring von 450 Metern Breite, der die Grundlage für das Drehrestaurant bildet. Erinnert etwas an den Münchner Olympiaturm. Bis zum Umbau in den späten 1990er Jahren drehten sich die fest montierten Tische innerhalb einer Stunde um 360 Grad im Uhrzeigersinn. Danach mussten die Gäste ihre Plätze räumen. Die waren gefragt, und da durfte man nicht einfach beliebig lange sitzen bleiben. Inzwischen lässt sich die Umdrehungsgeschwindigkeit bis auf eine halbe Stunde steigern. Es ist jetzt aber nicht zum Schnellrestaurant geworden, also man muss dann nicht nach einer halben Stunde gehen. Insgesamt hat die Kugel eine Nutzfläche von 5000 Quadratmetern. Aus Brandschutzgründen befindet sich die Hauptküche nicht in der Kugel, sondern am Fuße des Turms. Die Speisen werden dann mit dem Lift hochgefahren und in einer kleinen Küche oben nur noch fertig serviert. Als Brandschutzkonzept hatte man damals schon zwei Evakuierungsplattformen unterhalb des Turmkorbs auf 188 und 191 Metern vorgesehen, die über eine Treppe erreichbar sind. Außerdem gibt es ein striktes Rauchverbot im gesamten Bauwerk und Rollstuhlfahrer und Personen mit Gehbehinderung dürfen den Fernsehturm nicht besuchen, weil der Fluchtweg für sie ohne Hilfe nicht benutzbar wäre. In drei weiteren Geschossen, über dem Besucherbereich auf 216, 220 und 224 Metern, sind dann die Sendeanlagen für die Fernseh- und Rundfunktechnik und die Betriebsräume. Abgesehen von einem Hochfrequenzleistungsmesser sind alle Sendeanlagen im Turmkorb ausschließlich luftgekühlt und im obersten Technikgeschoss ist die Löschgaszentrale für die Brandbekämpfung. In der Turmkugel ist außerdem eine meteorologische Wetterwarte des Deutschen Wetterdienstes untergebracht. Die Messinstrumente sind dann in der Antennenspitze. Oberhalb der Turmkugel setzt sich der Turmschaft bis in eine Höhe von 250 Metern fort. Da sind dann die Aufzugsmaschinenräume und Außenstahlplattformen, die die Richtfunkantennen tragen. Das wirkte dann optisch besser als die sonst in der DDR übliche Bauweise mit den Richtfunkantennen weiter unten. Es gibt drei Aufzüge im Turm. Zwei sind für die Öffentlichkeit bestimmt, der dritte für das Betriebspersonal. Die Transportkapazität beträgt jeweils 15 Personen. Den Weg bis zum Aussichtsgeschoss auf 203 Meter Höhe schaffen sie aufgrund der Fahrtgeschwindigkeit von 6 Metern pro Sekunde in 38 Sekunden. Im Notfall ist es möglich, die Aufzüge auf gleiche Höhe zu bringen, um von einer zur anderen Kabine umsteigen zu können. Der Blick in den Fahrstuhlschacht nach oben ist offen, nach unten Gott sei Dank nicht. Bereits in den ersten drei Jahren nach der Eröffnung besuchten nach DDR-Angaben über 4 Millionen Menschen das Bauwerk. Und inzwischen hat es sich bei etwa 1,2 Millionen Besuchern aus rund 90 Ländern im Jahr eingependelt. Die letzte Auffahrt ist täglich um 23:30 Uhr nachts, der letzte Zugang zum Restaurant um 11. Das Restaurant lässt sich für besondere Anlässe, Feiern, Empfänge und sonstige Events mit maximal 200 Gästen auch anmieten und man kann auf dem Fernsehturm auch heiraten. Dafür kann man dann den Barbereich auf der Aussichtsetage für maximal 30 Personen für eine Stunde anmieten. Und was wird nun heute eigentlich vom Fernsehturm aus gesendet? Ja, das sind 150 verschiedene Antennen für Fernsehen und Radio. Von unten nach oben zuerst DVB-T2 HD, dann UKW, dann DAB+. Über mehrere UKW-Antennen unterschiedlicher Senderbetreiber werden insgesamt 19 Programme mit Sendeleistung zwischen 500 Watt und 100 Kilowatt abgestrahlt. Dabei wird das gesamte UKW-Band von 87,9 bis 107,5 MHz belegt. In DAB+ werden mit jeweils 10 Kilowatt EAP im Kanal 5C der bundesweite Multiplex mit 13 Stationen abgestrahlt, im Kanal 7B Berlin-Brandenburg sind es 15 private Stationen, im Kanal 7D Berlin-Brandenburg sind es 12 öffentlich-rechtliche Stationen und im Kanal 12D nochmals 16 private Stationen. Fernsehen DVB-T2 HD wird auf 10 Kanälen mit 10 bis 120 Watt EAP abgestrahlt mit jeweils zwischen 4 und 9 Programmen. Und der Fernsehturm ist auf jeden Fall einen Besuch wert, außer wenn es so ist, wie es mir ergangen ist, wenn Nebel ist. Man kann das Ganze aber auch im Fernsehen anschauen. Aktuell gibt es in der ARD-Mediathek einen schönen Film des RBB mit dem Titel »Geheimnisvolle Orte – Der Berliner Fernsehturm«. Da kann man dann auch Bilder des Baus sehen und eben auch die heutige Aussicht. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta. Dabei waren sie noch nicht mal 15 Jahre. Schwor große Worte und er küsste sie und streichelte ihr Haar. Sie sprach von Träumen. Von dem Leben, das Flugwettervorhersage. Einschätzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage. Vom Berliner Fernsehturm wird vornehmlich UKW für den Nahbereich ausgestrahlt, also UKW-Rundfunk, DAB, DVB-T und ähnliches. Und das lässt sich vom Funkwetter eher nicht beeindrucken. Übrigens sind wir von dort über Alex Berlin freitags um 15 Uhr auf der Frequenz 91 MHz zu hören, wer es noch nicht weiß. Leider doch etwas komplizierter sind die Verhältnisse und Zusammenhänge auf Kurzwelle. Da sollte man über die Faktoren, die die Wellenausbreitung beeinflussen, genau Bescheid wissen. Und damit wir uns da schlau machen, dafür haben wir unseren Funkwetterspezialisten Christian Reiber, Delta Lima 8, Mike, Delta Whisky, vom HF-Referat des DARC engagiert, mit seiner Prognose. Das war ja auch der Grund für den Siegeszug von UKW beim Rundfunk in den 1950er Jahren. Einerseits mehr Bandbreite und damit bessere Tonqualität, andererseits aber vor allem viel weniger Störungen, wegen der höheren Frequenz und der Nutzung von Frequenzmodulation. Dafür war aber die Reichweite deutlich geringer und man musste ein viel feinmaschigeres und damit auch teureres Sendernetz aufbauen. Die vielen Standorte, häufig in exponierten Lagen, erforderten zudem mehr logistischen Aufwand für die Zuführung von Energie und Programmen. Auf UKW, also VHF, hilft halt keine Ionosphäre mehr mit, mal abgesehen von ein paar sporadig E-Öffnungen im Jahr. Aber die und recht häufig vorzufindende troposphärische Überreichweiten machen auch dort Weitverkehr möglich. Und was die Rundfunkanstalten nicht so gerne sehen, sind genau die Bedingungen, die einen Funkamateur elektrisieren. Bis zur Sporadik-E-Saison haben wir noch 2 Monate hin. Also schauen wir mal auf die Kurzwelle. Die kämpfte letzte Woche mit einem recht unruhigen Erdmagnetfeld. Zwar gab es keine besonders herausstechenden Störungen, aber der Sonnenwind blieb nach dem koronalen Loch vom letzten Wochenende schnell und äußerst unstet. Das änderte sich schlagartig zur Wochenmitte, als die Erde aus diesem Energiestrom herauswanderte. Daraufhin begann dann auch die Unruhe im Erdmagnetfeld deutlich abzunehmen. Speziell den langwelligen Bändern tut diese Unruhe gar nicht gut. Aber Bandbeobachtung ist Gold wert. Das zeigten am letzten Wochenende gute Nordamerika-Bedingungen auf 160, 80 und 40 Meter während einer nur wenige Stunden währenden Beruhigung im Sonnenwind. Nachts darauf lag die Unruhe dann wieder auf dem Niveau eines schwachen Magnetsturms und die Bedingungen waren dann auch so mies, wie man es erwarten würde. Die Belebung der Sonnenaktivität war nur von kurzer Dauer. Die 200 Flux-Einheiten blieben unerreichbar. Und das, obwohl die Sonne wieder recht gut bevölkert ist mit aktiven Regionen. Was von dem großen Cluster noch übrig ist, der vorletzte Woche aktiv war, wird sich am Beginn der neuen Woche herausstellen. Der Flux wird in den nächsten Tagen zwischen 170 und 220 Einheiten erwartet. An den Bedingungen wird sich daher auf den oberen Bändern nicht viel ändern. 10 Meter öffnet stabil zwischen etwa 8 und 17 Uhr UTC. Nachts ist 40 Meter das höchste sicher funktionierende Band. Der Rückgang der Unruhe im Erdmagnetfeld kommt den Lowbands zugute. Das Risiko für erdgerichtete koronale Masseauswürfe nimmt erst in der zweiten Wochenhälfte wieder etwas zu und das aktuell sichtbare koronale Loch ist eher ein Löchlein und dürfte daher kaum spürbar sein. Das sieht also derzeit nach einer Woche mit guten Bedingungen und relativ wenigen Störungen aus. Vielleicht klappt es ja noch mit einem Kontakt zu den 6 OM, die noch bis Montag unter Victor 7-3 Whisky Whisky von den Marshallinseln im Westpazifik aus die Bänder von 160 bis 6 Meter rocken. Ihr Ziel von 60.000 QSOs haben sie dabei längst hinter sich gelassen. Die Bedingungen dorthin sind tagsüber ab 20 Meter aufwärts günstig. Dann also good DX. Das war's nun für heute. Wir sind leider schon wieder am Ende von Radio DARC angelangt. Die Sendung der vergangenen Stunde war ein Programmbeitrag des gemeinnützigen Deutschen Amateur-Radio-Clubs im Rahmen der Sendefolgen unserer Übernahmepartner. Redaktion und Musikauswahl hatte Rainer Englert, Delta Foxtrot 2, November Uniform. Wir hoffen, die Sendung hat Spaß gemacht. Wenn ja, sagen Sie es doch einfach weiter. Wenn Sie wollen, hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleiche Frequenz. Radio DARC sendet seine Programmbeiträge europaweit in einer Hauptsendung immer sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf seinen zwei Kurzwellen 9670 und 6070 kHz über die Sendepartner Encompass Media aus England und Channel 292 in Ingolstadt. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, DAB, per Webstream und als Podcast verbreitet. Nähere Infos hierzu auf der Radio DARC Webseite. Für Empfangsberichte erhalten Sie auf Wunsch gern eine QSL-Karte. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an radio@darc.de. Nochmal: radio@darc.de. Auf Wiederhören, moin, tschüss, servus und 73, gut DX. Bis zum nächsten Mal.